Flucht nach vorn, Luftveränderung tut gut. Das könnte hinter den neuesten Gerüchten um Facebook stehen. Angeblich soll das Unternehmen einen Wechsel des Börsenplatzes in Betracht ziehen, um sich endlich vom verpatzten Börsenstart am vergangenen Freitag lösen zu können. Von der computergestützten Nasdaq zur altehrwürdigen NYSE. An sich ist ein solcher Wechsel nichts Ungewöhnliches. So kurz nach dem Börsenstart allerdings schon. Das betont auch Jürgen Mayer, Fondsmanager bei SEB Asset Management. Auf der einen Seite wäre das natürlich ein Riesen-Publicity-Erfolg für die New York Stock Exchange, seinem Hauptrivalen, ein ja doch sehr namhaftes Unternehmen, abgeworben zu haben. Auf Seite von Facebook könnte eine Motivation auch darin zu suchen sein, dass hier der Börsengang bisher mit einem Kursverlust von knapp 20%, der im Übrigen nicht dem Handelsplatz anzulasten ist, sondern einfach der Einschätzung der Investoren, bislang keine Erfolgsgeschichte ist und man damit vielleicht etwas davon ablenken möchte. Noch ist nichts bestätigt. Die NYSE hat vorerst dementiert und Facebook selbst hält sich bedeckt. Zu sehr ist man selbst ins Visier geraten, insbesondere Finanzchef David Ebersman. Er soll fast im Alleingang entschieden haben, 25% mehr Aktien als ursprünglich geplant auf den Markt zu werfen. Dazu wurde der Ausgabepreis nochmals deutlich erhöht auf $38 je Aktie. Beides zusammen sorgte für ein Überangebot, sodass die Preise nach der milliardenschweren Emission erstmal purzelten. Bei der Nachfrage nach den eigenen Papieren scheint man sich im Hause Zuckerberg deutlich verrechnet zu haben. Noch schwerer wiegt aber ein anderer Vorwurf. Mehrere US-Aufsichtsbehörden und auch der Bankenausschuss des Senats ermitteln, mindestens 5 Kanzleien haben im Namen von Anlegern Klage eingereicht. Facebook soll 9 Tage vor dem Börsengang seine Gewinnprognose gesenkt haben. Weitergegeben wurden diese brisanten Neuigkeiten mit dem Umweg über die am Börsengang beteiligten Banken angeblich nur an einige ausgewählte Großinvestoren. Insbesondere die Großbank Morgan Stanley steht bei diesem Verdacht im Visier der Ermittler, so William Galvin, Chef der zuständigen Aufsichtsbehörde. Wir wollen wissen, wie dieser Börsengang beworben wurde. Genauer, welche Informationen wurden an alle Investoren gegeben? Und gab es verschiedene Kategorien von Investoren? So lautet nämlich der Vorwurf. Ich möchte nicht vorschnell urteilen. Morgan Stanley sagt, wir haben alles wie vorgeschrieben gemacht. Es ist jetzt sehr wichtig, dass sie dies uns auch schnell beweisen. Wir handeln auf der Grundlage von Fakten, nicht nach Behauptungen. Galvin ist besorgt, dass solche Verdachtsmomente an den ohnehin schon verunsicherten Finanzmärkten zu einem weiteren Vertrauensverlust führen könnten, sagt er im Interview mit dem Fernsehsender CNN. Wir müssen sichergehen, dass jeder Investor gleich behandelt wird. Das Geld des einen ist so viel wert wie das Geld des anderen. Niemand sollte als zweitklassiger Investor behandelt werden. Das ist die Sorge, die wir haben. Die Hauptsorge der Facebook-Aktionäre, die dürfte aber auch am heutigen Handelstag wieder sein. Entpuppen sich die Papiere des sozialen Netzwerkes weiterhin als überbewertet, egal ob Nasdaq oder NYSE, egal an welcher Börse sie nun gehandelt werden.